Büro Professor Heinz, guten Tag. Es ist Montagmorgen, 10 Uhr. Im Berliner Universitätsklinikum Charité hat Professor Andreas Heinz bereits alle Post durchgesehen und sämtliche E-Mails der vergangenen Nacht gecheckt. Hallo, Frau Seifert. Guten Morgen. Kommen Sie rein. Zeit für die erste Besprechung des Tages. Andreas Heinz ist Direktor der Charité-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und muss heute mit einer Psychologin seines Teams ein neues Entgeltsystem für sein Haus diskutieren. Es geht darum, dass wir ja jetzt das neue Kodierungssystem auch mit dem neuen... Der Klinikchef entscheidet, das Thema gehört in eine größere Runde mit vielen Mitgliedern seines Teams. Wichtig ist, dass man möglichst einen Termin findet, den es schon gibt und nicht einen neuen kreiert. Wissen Sie, wenn es immer noch eine Besprechung mehr gibt, dann kommen Sie irgendwann gar nicht mehr dazu, ihr Altersgeschäft zu machen oder mal was Neues zu entwickeln. Also im Prinzip muss man relativ schnell gucken, wo kann man das abstimmen, mit wem und wie kriegen Sie die Leute da unter einen Hut. Jede Minute zählt. Zeit darf nicht vergeudet werden. Bereits eine Stunde später hat die Leiterin der Institutsambulanz einen Termin bei Andreas Heinz. Hallo. Hallo. Hast du die Unterlagen zusammen? Ja, alles fertig. Und ich hab noch Thema ist das Budget der Abteilung. Eine Hygieneexpertin hat Renovierungsmaßnahmen in der psychiatrischen Ambulanz angemahnt. Meistens muss man sinnvollerweise die Entscheidung möglichst gleich treffen, sonst kommt das ja nur wieder und dann kriegt man die Arbeit gar nicht fertig. Da muss man eben auch relativ schnell überlegen, was ist machbar, was kann man jetzt im Augenblick nicht machen und so weiter. Zeitdruck. Die Sorge, dass Arbeit nicht fertig wird. Der Charité-Professor, der mit seinem Team auch erforscht, ob Stress krank machen kann, weiß selbst sehr genau, was Stress ist. Von zwei Dingen fühlt sich der 51-Jährige besonders unter Druck gesetzt, wenn Stellenbesetzungen nicht klappen und wenn die Informationsflut ihn überwältigt. Ich habe früher 30 Mails am Tag gekriegt, ich kriege jetzt um 80, manchmal 100. Das heißt, wenn man ein paar Stunden nicht an diesem Rechner das Zeugs abarbeitet, gehen Sachen verloren, plus es stehen halt leider auch oft Sachen drin, die man machen muss. Ja, ich habe jetzt schon meinen Mitarbeitern gesagt, sie mögen mir bitte keine Anhänge mehr schicken, sondern die ausdrucken. Und wenn sie dann auch noch stundenlang Anhänge ausdrucken, die kann man es doch nicht in der Zeit, die man dafür hat, lesen. Wenn dann noch irgendwas dazukommt, was nicht funktioniert oder was ganz dringend gemacht werden muss, ist es halt schwierig. Der Stressexperte ist jedoch sicher, Eigenschaften des modernen Arbeitsalltages wie Zeitdruck, ständige Erreichbarkeit und Informationsüberflutung sind selten allein die Ursache von Stresserkrankungen. Andreas Heinz zufolge sind dies lediglich einzelne Stressfaktoren. Ich glaube nicht, dass die Beschleunigung krank macht. Das ist ein Druckfaktor, aber ich glaube, was die Menschen belastet, ist dazu die Arbeitsplatzunsicherheit. Diese Unsicherheit der sozialen Gliederung oder des eigenen Arbeitsplatzes, des eigenen Statuses, des eigenen Verhältnisses zur Arbeit. Ich glaube, dass das eine Riesenrolle spielt. Und ich glaube, das zehrt an den Leuten. Stichworte, die Petra Zimmermann an die schwierigste Zeit ihres Lebens erinnern. Eine Zeit, an deren Ende sie mit der Diagnose Burnout konfrontiert war. Alles begann vor 4 Jahren mit ihrer Ehescheidung. Danach zog die Versicherungsfachfrau von Frankfurt nach Berlin, um eine neue Stelle anzutreten. Kaum hatte sie ihre Umzugskartons ausgepackt, musste sie wegen gravierender Wohnungsschäden erneut umziehen. Gleichzeitig wollte sich die 45-Jährige in ihrem neuen Job beweisen. Ist es ja auch immer ein Neustart dann. Man muss sich erst sein Standing wieder erarbeiten gegenüber den Chefs und auch den Kollegen. Und ich hatte da einen 12-Stunden-Arbeitstag. Und ja, wenn ich abends nach Hause kam, musste ich mich erstmal darum kümmern, hier noch Umzugskartons auszupacken. Also alles Dinge, wo man sagen kann, ich hatte keine Freizeit. Ich konnte mir eben auch keine Freunde suchen so schnell. Das ging alles nicht von heute auf morgen. Petra Zimmermanns Alltag war stark von einem Verlust des sozialen Miteinanders geprägt. Das erhöht, nach Überzeugung von Psychiater Andreas Heinz, das Risiko, krank zu werden. Das sind alles Punkte, in denen quasi die soziale Einschließung gefährdet ist. Also wenn Sie gucken, auf den Top-Punkten der Stressskalen stehen Dinge wie Verlust eines nahen Angehörigen. Dann kommen aber schon solche Sachen wie Beförderung oder Umzug, wo Sie quasi Ihr vertrautes Netz verlieren und sich in einem neuen Kontext etablieren müssen. Beförderung, Riesenproblem. Sie verlieren die Loyalität und Solidarität Ihrer auf gleicher Stufe stehenden Freunde und sind auf einmal alleine und verantwortlich, was passiert. Das ist das Klassische. Wir brauchen eigentlich Menschen, die uns stützen. Petra Zimmermann aber hatte niemanden, mit dem sie abends über ihren Umzugs- oder Arbeitsplatzstress reden konnte. Hinzu kam, dass der Bruch ihrer Beziehung noch frisch war. Außerdem realisierte sie, dass der Termindruck in ihrem Aufgabengebiet ungewöhnlich hoch und die Arbeit in ihrem Team ungerecht verteilt war. Die Versicherungsfachfrau wagte aber nicht, das in ihrer Firma zu thematisieren. Ich dachte, es geht nicht, weil ich in der Einarbeitungszeit war. Und ich dachte, ich kann jetzt nicht innerhalb von 8 Wochen gleich zum Chef rennen und sagen, ich schaffe das alles nicht oder ich finde dies und jenes ungerecht, weil das dann komisch ankommt. Also die kennen mich ja noch nicht und wissen nicht, dass ich belastbar oder wie belastbar ich bin. Und dann wird einem sowas gleich als Schwäche ausgelegt. Nach einem Vierteljahr fühlte sich Petra Zimmermann nicht nur extrem gestresst, sondern auch körperlich elend. Mir wurde es richtig schlecht auf der Arbeit, so vom Kreislauf her, und das kannte ich gar nicht. Dazu kam noch, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt das Gefühl hatte, es kippt alles irgendwie. Also ich nehme die schönen Dinge des Lebens oder Kleinigkeiten, über die man sich so freut oder die einen glücklich machen, die kann ich gar nicht mehr wahrnehmen, sondern nur noch das ganze Negative. Und das war auch sehr beängstigend. Petra Zimmermann suchte einen Arzt auf. Der ließ sich ihre Arbeitsplatzsituation beschreiben, stellte fest, dass sie einen Blutdruck von 220 zu 180 hatte und schrieb sie sofort krank. Diagnose: Burnout. Also es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin einfach nur fertig und brauche ganz, ganz viel Ruhe. Und ich war froh, dass jetzt jemand kam und gesagt hat, sie dürfen nicht mehr arbeiten gehen. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um mich ganz langsam zu erholen. Wenn ein Mensch mit zu vielen Stressfaktoren belastet ist, dann kann er krank werden, er muss es aber nicht. Nach Erkenntnis von Andreas Heinz erleben zum Beispiel viele Menschen die stressige, digitalisierte und beschleunigte Arbeitswelt durchaus als positiv. Als Chance, sich unkompliziert zu informieren und auszutauschen. Diese Menschen können dann meistens bei zu viel Informationsinput problemlos weglassen, was sie für unwichtig erachten. Belastung per se ist ja nicht immer negativ. Es gibt ja auch ein Wohlgefühl, wenn Sachen gut funktionieren. Und da kann ja durchaus auch viel los sein und die Leute sind trotzdem ganz glücklich. Dann hätten sie keinen Nobelpreisträger, keinen Forscher, der mal irgendwas findet. Ich glaube, es ist wirklich so ein Punkt, wie viel Spaß es macht und ob man sich selber verwirklichen kann und wie sicher man sich fühlt. Aber der moderne Arbeitsalltag kann nach Überzeugung des Wissenschaftlers das gesundheitsgefährdende Potenzial von Stress verstärken. Beispiel: Bewegungsmangel. Durch Stress erzeugter Bluthochdruck etwa werde durch mangelnde Bewegung verstärkt. Es sei unphysiologisch, auf einem Stuhl zu sitzen, während man unter Zeitdruck eine Arbeit fertigstellt. Typisch für das digitale Zeitalter sei auch eine soziale Isolation im Job. Andreas Heinz Befund: Je ausgeschlossener sich jemand am Arbeitsplatz fühlt, desto leichter kann er krank werden. Besonders schwierig werde es, wenn die Person keine Hoffnung schöpfen kann, ihre Lage zu verbessern. Ganz entscheidend ist, ob es eine Möglichkeit gibt, sich einzubringen und was zu verändern. Und die Frage, wie weit ich mir sicher bin, dass ich dazugehöre, wenn ich die Leistung bringe, die erfordert wird. Oder ob das so ein bisschen wie bei den depressiven Tieren im Tiermodell ist. Ja, wenn Sie eine Ratte richtig depressiv machen wollen, dann muss die Bestrafung erleiden, ohne dass er was dagegen machen kann. Egal, was sie tut, gibt es immer wieder negative Situationen. Und dann irgendwann geben die auf und werden apathisch. Ein kleiner Forschungsraum im Keller der psychiatrischen Charité-Klinik in Berlin. Es soll herausgefunden werden, ob depressiv vorbelastete Menschen Stress schlechter verarbeiten als sogenannte Gesunde. Das sind Frau Dr. Wagner und Frau Dr. Althoff. Die beiden sind geschult in Verhaltensforschung und werden nun ihre Rede bewerten. Die Forschungsassistentin führt eine freiwillige Versuchsperson ins Zimmer. Die Probandin hat gerade erst erfahren, dass sie unter Zeitdruck und ohne Hilfsmittel eine Rede halten soll, die von 2 Wissenschaftlerinnen bewertet wird. Nehmen Sie bitte vorher noch eine Speichelprobe, die liegt bei Ihnen. Speichel enthält das Stresshormon Cortisol, erläutert Diplompsychologin Claudia Lange, die das Experiment wissenschaftlich verantwortet. Anhand dieses Stresshormons können wir sehen, wie gestresst die Leute tatsächlich sind. Wie viel Cortisol produziert der Körper und wie viel wird dann ausgeschüttet als Reaktion auf diesen Stresstest. Die Probandin ist von Claudia Lange nicht freundlich begrüßt und auch nicht ermutigt worden. Hilfsmittel im wissenschaftlichen Setting, um verlässlich Stress auszulösen, wie Versuchsperson Monika Westphal später im Nachgespräch erfährt. Sie fühlte sich dann auch gestresst. Während des Gesprächs war es schon nicht angenehm. weil man zwei emotionslosen Personen gegenüberstand. Dass ich geredet habe und man keine Reaktion gesehen hatte. Ne? Und ich dann irgendwie so ja nicht richtig wusste, wie es weitergeht. Wenn die These der Wissenschaftlerin Claudia Lange richtig ist, dann erleben Menschen, die bereits einmal an einer Depression erkrankt sind, dabei mehr Stress als sogenannte Gesunde. Die einstige Erkrankung selbst wäre also ein Risikofaktor. Für Mediziner und Patienten hieße das, in der Nachsorge von ehemals depressiven Menschen ist besonders gewissenhaft darauf zu achten, wie sie lernen können, mit Stress umzugehen. Szenenwechsel ins neu ausgebaute Dachgeschoss eines sanierten Altbaus im Berliner Stadtviertel Prenzlauer Berg. Es ist Samstagnachmittag. Hinter Pedro Ribera liegt nicht nur eine arbeitsreiche Woche, seit 5 Wochen hat sich der 36-Jährige keine Pause gegönnt. Jetzt spürt der Wohnungsmakler seine Bandscheibe. Bandscheibenvorfälle sind Vorboten auch, das ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, für einen Burnout. Ja, ich habe jetzt seit einer Woche Rückenschmerzen, die gerade wieder ausklingen. Und das ist für mich ein guter Indikator, zu sagen, pass mal auf, jetzt musst du aufpassen auf dich und musst natürlich auch wieder ein bisschen zurückstecken. Pedro Ribera arbeitet nicht nur als Wohnungsmakler. Der studierte Wirtschaftsingenieur entwickelt auch Altbausanierungsprojekte. In seinem Kalender häufen sich Besprechungstermine mit Architekten, Bauleitern und Mietern. Und am Wochenende kommen Wohnungsbesichtigungstermine dazu. Sein Laptop ist immer online, sein Handy schaltet er niemals aus. Pedro Ribera weiß, dass er sich leicht übernimmt. Vor 2 Jahren war er schon einmal an einer Depression erkrankt, mit deutlichen Symptomen eines Burnout-Syndroms. Der genaue Auslöser war mit Sicherheit die Trennung von meiner Partnerin und von meiner Tochter. Und das war natürlich ein extremer Einschnitt. Und da bin ich das erste Mal mit der Depression in Kontakt getreten, dass ich halt gemerkt habe, dass ich nicht zur Ruhe komme. Ja, und die Gedanken können sich auch nicht mehr ordnen. Und ich habe keine Lust mehr zu telefonieren. Ich habe keine Lust mehr, Freunde zu treffen. Ich habe halt auch eine völlige Erschöpfung gespürt meines Körpers, wo auch ich nicht mehr weiter konnte und gemerkt habe, okay, jetzt muss ich mir helfen lassen. Pedro Ribera hatte im Fernsehen eine Expertenrunde zum Thema Burnout verfolgt, zu der auch Dr. Mazda Adli eingeladen war, ein Wissenschaftler der Berliner Charité. Ihn suchte der erschöpfte Mann auf. Stressexperte Mazda Adli ist Oberarzt in Professor Andreas Heinz' Forschungsteam. Der Mediziner sagt, Menschen wie Pedro Ribera seien von ihrer Persönlichkeit her bereits einem größeren Risiko ausgesetzt als andere. Burnout-Betroffene sind in der Regel Leute, die sich unglaublich engagieren, mit einem hohen Grad an Idealismus. Es heißt auch so schön im Volksmund, jemand muss in der Lage sein zu brennen, damit er am Ende auch ausgebrannt ist. Letztlich Menschen, die einen sehr hohen Anspruch an sich stellen, die auch in der Regel Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. Und das sind oftmals aber auch diejenigen, die hier ein besonderes Risiko mit sich bringen. Mazda Adli verschrieb Pedro Ribera nicht nur Medikamente, sondern machte seinem Patienten auch klar, dass er in seinem Leben unbedingt für Ruhephasen sorgen muss. Doch das habe ich nie gelernt, bekennt Pedro Ribera. Mein Vater 1964 ist er nach Deutschland gekommen, als Gastarbeiter logischerweise, und hat von 24 Stunden ungefähr 20 Stunden gearbeitet auf 2 oder 3 Arbeitsstellen. Und sonntags hat sich eigentlich mehr abgespielt in der Kirche, was heißt, so dieses typische Samstags und Sonntags mit der Familie zusammen sein, das war nie zugegen. Nachmittags und in den Ferien schickte der leistungsbewusste Vater den kleinen Pedro in den Sportverein. Aber nicht, um Ball zu spielen oder Spaß zu haben. Ab 6 Jahren habe ich 3-mal am Tag trainiert. Ja, danach habe ich Leichtathletik gemacht. Das heißt, jeden Tag in der Woche Leichtathletik, 1,5 bis 2 Stunden und am Wochenende Wettkämpfe. Letztendlich von klein auf bin ich gewöhnt, 7 Tage irgendwas zu tun. Pedro Riberas Leben war bislang vollkommen von Leistungsansprüchen diktiert. Als Hauptschüler schaffte er es, sich in Abendkursen bis zur Hochschulreife fortzubilden, verdiente sich sein Studium selbst und gründete gleichzeitig eine Familie. Den Sport vernachlässigte er jedoch zunehmend. In dem Jahr seines Zusammenbruches hatte sich der Makler kaum noch bewegt. Um heute jedoch seinen Alltagsstress zu verkraften, hat Pedro Ribera wieder angefangen, Sport zu treiben. Sport ist mein Schlüssel. Also ich glaube, ich muss noch weitere Techniken aneignen, vielleicht um noch mehr runterzukommen. Aber letztendlich bin ich dahin zurückgegangen, wo ich hergekommen bin. Und für mich ist das Laufen. Ja, ich glaube halt an Energien und an Flüsse im Körper. Ja, merkt man wirklich, dass wenn der Kopf voll ist, dass das beim Laufen wirklich durch den Körper durchgeht. Und ich sage immer, durch die Füße in den Boden und weg. Ja, das heißt, spätestens nach 10 Minuten, Viertelstunde ist der Kopf frei. Neben Bewegung und planvollen Ruhephasen rät Charité-Mediziner Mazda Adli seinen Patienten, aktiv nach Situationen zu suchen, die Entspannung und Freude bringen. Dann sei es leichter, sich gegen die Stressfaktoren zu behaupten. Wichtig ist, dass die Beschleunigung, der wir als moderne Industriegesellschaft ausgesetzt sind, durch Digitalisierung, durch ständige Erreichbarkeit, durch die verschiedenen elektronischen Instrumente, die wir in unseren Taschen haben, damit einen Umgang zu finden, der uns möglichst lange nicht krank macht. Das ist eine Aufgabe, die wir uns als gesamte Gesellschaft stellen müssen. Krank wird man dann, wenn man nicht mehr weiß, wie man seine Aufgaben priorisieren muss. Was ist wichtig und was ist unwichtig? Man muss nicht auf jedes digitale Informationsrauschen reagieren, meint der Stressforscher. Krankheitsauslösende Belastungsfaktoren wie Trauer, soziale Unsicherheit oder eine feindliche Umgebung werden nicht so leicht wirksam, wenn der Mensch gelernt hat, sich gegen Überforderungen zu wehren. Die einstige Burnout-Patientin Petra Zimmermann jedenfalls hat mit Hilfe einer Therapie verstanden. Manchmal ist es am allerwichtigsten, um Hilfe zu bitten. Ich bin nicht mehr so 200-prozentig. Ich habe gelernt, Prioritäten zu setzen. Und es ist ganz sicher auch so, dass ich heute früher sage, wenn irgendwas nicht mehr geht. Und ja, ich habe einfach gelernt, auch Nein zu sagen. Ein Mensch, der zulässt, dass sein Gehirn mit Reizen überflutet wird, läuft Gefahr, dass sein Körper die Reißleine zieht. Im besten Fall kommen die Informationen gar nicht mehr bei ihm an. Im schlimmsten Fall, nämlich wenn sich weitere soziale Stressfaktoren dazugesellen, wird er krank. Jeder Mensch müsse seinen eigenen Weg finden, sich dagegen zu wappnen, sagt Charité-Professor Andreas Heinz. Für mich persönlich ist wichtig, dass ich Menschen habe, mit denen ich sprechen kann. Ja, wenn irgendwas passiert, dass ich mir dann meine Oberärzte oder meine Kollegen oder wen auch immer hole und sage, das und das funktioniert nicht und dass man da auch seine Gefühle ausdrücken kann, dann kann ich quasi beim Reden auch überlegen, was man als nächstes macht. Als nächstes im Terminkalender des Stressforschers steht ein Bewerbungsgespräch. Dann kommt eine Patientin und anschließend eine Kollegin mit Weiterbildungswünschen. Und wenn Andreas Heinz Zeit hat, dann holt er sich zwischendurch rasch ein Brötchen. Für den Professor ein ganz normaler Alltag mit ganz normalen Stressfaktoren.